18. Umtauschen. Drucker. Warum? Als Einzelwort oder am Satzende? Pourquoi? Fehler, Mangel. O defeito. Bedauern. Lamentar. Wie schade. Que pena. Baumwolle. O algodão. Sie haben gesehen als Anrede. Viu. Seide. A seda.